Hallo Ballett. Im Ballett Alba, nicht? Ich bin der Schlimme aus Köln. Und es ist jetzt schwierig, nicht? Jetzt habe ich nun zwei Bücher in der Tasche. Sie wissen, dass ich alles notiere. Und jetzt weiß ich nicht, was ich nun sagen soll. Es ist bei mir so, ich bin etwas beschnitten, nicht? Und also ich... Seid nicht so albern heute. Ich bin wie ein Eunuch. Also ich weiß, wie es gemacht wird, aber ich darf. Also das klappt bei mir nicht so. Und nun habe ich mir überlegt, welche sollst du jetzt zuerst erzählen? Die Anständigen oder weswegen sie hergekommen sind heute Abend? Das ist... Nun ist ja Folgendes, ich sage ja immer wieder, es gibt überhaupt keine unanständigen Witze, es gibt nur Leute, die denken zu schnell. Just a moment, bitte beachten Sie mein Englisch ohne Netz heute Abend. Sehen Sie, ich notiere mir so viele Dinge, die passieren. Ich bin nämlich sehr oft auf Tournee. Also ich war jetzt in USA im unteren süddeutschen Abschnitt. Und ich habe eins festgestellt, alle Menschen auf der Welt haben Humor, ganz egal, wo sie hinkommen, besonders Frauen. Und über Frauen spreche ich gleich noch, ich war nämlich zweimal verheiratet. Vielen Dank. Obwohl der große griechische Philosoph Hein ten Hoff gesagt hat, warum heiraten, man kann auch im Stillen viel Gutes tun. Sehen Sie, und da hat er recht. Und sehen Sie, Sie lachen darüber. Ein Freund von mir hat vor Jahren geheiratet und der sah gar nicht gut aus. Und Sie auch nicht. Er war hässlich, sie war hässlich, ersten drei Kinder mussten sie wegwerfen. Ich meine, das ist nicht das Sinn der Sache. Da wir gerade von Kindern sprechen, ich habe ja auch ein paar, muss ja, ich bin ja so oft auf Montage, nicht? Ja, ich bin ja kein Heimarbeiter, passen Sie auf, es ist... Na, sehen Sie, meine Damen und Herren, ich habe eine Dame kennengelernt, die ist schon länger bei mir im Haushalt tätig, ist meine Putzfrau, ich habe sie umgetauft, wir sind ja ein vornehmes Haus, Lady Müllfort. Und, sie ist eine reizende Person, sehen Sie, aber Frauen sind irgendwie eigenartig. Die war dreimal verheiratet, dreimal. Ich habe sie gefragt, sag ich, gnädiges Weib, woran ist ihr erster Mann gestorben? Sie hat die an Pilzvergiftung. Ich sage, der zweite Pilzvergiftung. Der dritte, Schädelbruch. Ich sage, wieso? Der wollte Pilze nicht fressen. Ich meine, das geht nicht. So geht's auch nicht. Ja, nun, Sie lachen darüber. In Köln kenne ich eine Dame weiblichen Geschlechts und die hat einen Sohn, 13 Jahre alt, noch ziemlich rüstig und so eine Lange. Der rast mit seinem Fahrrad in Köln in eine Einbahnstraße rein. Da steht ein Schutzmann, sagt er, halt, runter vom Rad, 2 Mark. Sagt der Junge, hab ich nicht. Sagt er, wie heißt du denn? Sagt der kleine Fritz Puff. Sagt er, wo bist du denn am Arbeiten? Sagt er, ich bin noch nicht am Arbeiten, ich bin am Real, Gymnasium in Köln-Nippes. Sagt er, für mich bist du ein Pflänzchen, kein Geld in der Tasche. In der Einbahnstraße fahren, morgen rufe ich deinen Direktor an, mach, dass du nach Hause kommst. Anderer Tag Telefon, hier Wachmeister Müller, hier Direktor Weber. Verzeihen Sie, Herr Direktor, eine Frage. Haben Sie einen Puff? Und, nein. Ihr denkt so schnell heute Abend, das ist ja raus. Da sagt der Direktor, was soll die Fragerei, mein Herr, wir sind eine anständige Schule. Och, sagt er, entschuldigen Sie bitte, ich wollte ja auch nur fragen, haben Sie einen Schülerpuff? Und das! Da schreit der Direktor zurück, ich glaube, Sie sind wohl wahnsinnig geworden, wir haben noch nicht mal einen für den Lehrer. Sehen Sie, das ist es, was ich Ihnen sagen wollte. Kinder, ist das nicht herrlich? Es gibt ja Situationen und ich habe nun die eigenartige Gabe, ich gucke immer so hin, wenn was passiert. Heute auf dem Weg hier nach Bad Godesberg, passen Sie auf, komme ich an eine Tankstelle vorgefahren, ich mit meinem Rolls-Royces, stieg eine Dame aus ihrem Kakliak, sagt bitte tanken, guckt sich um und sucht 00, weg war sie. Was soll ich Ihnen sagen? Es dauert keine 45 Sekunden, rast die aus der Toilette wieder raus. Vollkommen hektische Röte im Gesicht, mit den Nerven runter. Zahlen! Der sagt 47,50, die knallt das Geld in den Wagen, wegwase. Ich sag zu dem Tankstellenfritzen, was ist denn mit der Frau los? So habe ich ja noch nie eine Frau von der Toilette kommen sehen, die ist ja vollkommen am Boden, so schön, ist da was Besonderes? Nein, sagt er, da ist nichts Besonderes. Auf der Toilette hängt ein Lautsprecher. Und das ist ein Hobby von mir, wenn da eine Dame drauf geht, das kann ich ja vom Büro genau sehen. Da gucke ich auf die Uhr, warte 15 Sekunden, dann sage ich durch mein Mikrofon, rücke sie etwas nach links, hier unten wird gearbeitet. Es ist albern. Nun, Sie merken, alle Witze lösen sich doch immer wieder nett auf. Ich erinnere an eine Dame, die einen Mann hat. Der hatte jeden Abend hat der getrunken. Von der Blutprobe konnte Polizei täglich einen Kameradschaftsarm machen. Der kam also nach Hause, legt sich in das Bett. Jetzt lacht er immer so im Bett. Er hat immer die Hand an der Wand. Immer an derselben Stelle. Und da ist die Wand ganz dunkel geworden, hat es einen Anstreicher kommen lassen. Wie der kam, sagt sich, danke Ihnen, dass Sie da sind. Ich gehe jetzt mit Ihnen ins Schlafzimmer, da zeige ich Ihnen die Stelle, wo mein Mann die Hand hinhält, wenn er schläft. Och, sagt er, das ist nicht nötig, ich bin schon älterer Herr, geben Sie mal lieber einen Cognac. Das ist doch nett. Worüber kann man nicht alles sprechen im Leben? Sie merken, mein Lieblingsthema ist effektiv die Frau. Und ich habe gestern meine Frau wieder getroffen. Ich habe sie 3 Jahre nicht gesehen, die ist ein bisschen auseinandergegangen. Und ja, sie raste mir entgegen. Ich sag, Emma, zieh einen Büstenhalter an, es ist Bodenfrost gemeldet. Und, ja, nett. Ja, sie lachen darüber. Es gibt Frauen, die tragen keinen Büstenhalter, damit die Falten aus dem Gesicht gehen. Ich meine, das ist erwiesen. Das ist erwiesen. Ja, sie lachen darüber. Es ist wirklich wahr. Ich könnte Ihnen auch was anderes erzählen. Ich könnte Ihnen was von Tieren erzählen. Wissen Sie, dass Tiere denken und sprechen? Sie müssen nur original hinhören. Fremdsprache musste man können. Ich kann ja auch Esperanto sprechen. War ja 5 Jahre lang drüben. Passen Sie auf. Das erzähle ich Ihnen gleich. Na, passen Sie auf. Ich kam hier also vorbei. Wo war es? Das war heute Abend auf der anderen Seite. Da war eine Gegend, also das, wie soll ich sagen, da werden noch die Missionare gefressen. Das war ganz weit. Und da kam ich an einer Weide vorbei und da standen 2 Kühe. Und die eine Kuh dreht sich im um und machte Sagt die eine Kuh, was machst du für ein Theater? Ach, sagt sie, dreh dich mal rum. Da kommt der Melker, der immer so kalte Finger. Mordsfreunde. Nachbarn, natürlich in netter Form. Ich war kürzlich in Berlin. Sie müssen hinfahren, es ist umwerfend. Die Berliner haben ja einen unwahrscheinlichen Humor. Ich komme an, über den Kuhdamm, da steht ein Mann, guckt an der Gedächtniskirche rauf und macht immer so, immer Armbewegungen. Die Leute bleiben stehen, gucken nach oben, müssen sie mal machen, bleibt alles stehen. Nach einer Viertelstunde sagt einer, was ist denn da los? Seht ihr, kiek mal da oben, da ist ein Spatz, ich geb dem ein Zeichen. Wenn er einen halben Meter nach links rückt, hat er Sonne. Sehen Sie, das ist doch Berlin. Ich war an der Mauer, ich habe mir den Apparat angesehen. Was soll ich Ihnen sagen? Auf dieser Mauer stehen 2 Fopos. Sagt der eine zum anderen, Gustav, wenn ich da jetzt in den Hintern trete, was machst du? Sagt der Schick, da jede Woche 2 Pakete. Ich meine, das ist doch nett, nicht? Das ist doch nett. Was soll ich Ihnen sagen? Ich habe 2 Katzen beobachtet, eine Ost- und eine Westkatze. Und die Westkatze, stolz, die Brust raus, den Schwanz hoch, so. Und die Ostkatze, den Schwanz nach unten, die Ohren runterhängen, häng, häng, häng. Da sagt die Westkatze, eine kernige deutsche Katze geht so nicht wie du. Du musst den Schwanz hochhalten, warum hast du den unten hängen? Seht die kleine Katze von drüben, meint sich, lass mal das Loch auch noch zumauern. Es ist nicht zu fassen, glauben Sie es mir. Es passieren Dinge im Leben. Und nun habe ich ja Folgendes vor, meine Damen und Herren. Ich möchte auch zwischendurch mal lyrisch werden. Ich könnte jetzt Verse von mir geben. Ich liebe ja Verse, besonders Sprüche. Wie hieß er nochmal, der eine da? Konfuzius war ja nicht der Allerdümmste. Was hat der mal gesagt? Es ist besser, eine Lampe anzuzünden, als sich über die Dunkelheit zu beklagen. Finde ich sehr apart. Müssen Sie dran denken. Oder vielleicht den Wahlspruch der Frau für das Jahr 1968. Kennen Sie ihn schon? Ich sag's Ihnen, man wird so schnell verführt, man muss sich nur Mühe geben. Aber nett ist der Wahlspruch des Mannes. Dieser Spruch heißt, sei kein Liebesmuffel, nimm nicht die von gestern. Sehen Sie, das ist für die Männerwelt gedacht. Es gibt so viele Situationen. Schauen Sie, ich möchte mal wieder umschwenken. Ich habe gesagt, alle Menschen auf der Welt haben Humor. Und ich bin jetzt kürzlich wieder nach Köln zurückgekommen. Wie gesagt, ich bin etwas gereist, nicht? Ich war in Kanada, das war sehr, sehr schön. Und ich muss sagen, die haben ja auch einen eigenartigen Humor da drüben. Die Texaner treffen sich zwei. Sagt der eine, hello boy, wie geht's? Sagt der, very nice. Was macht Familie? All right. Wo ist Opa? Opa? Tot. Oh, sagt er, wie ist er denn gestorben? Ja, der hat immer so rumgestanden, haben und umgelegt. Sehen Sie, das ist Humor. Oder nach England. Kennen Sie England? Eine herrliche Stadt, wenn Sie reinkommen. Neville, Neville, Neville. Ich liebe ja die Engländer, weil sie Haltung haben. Es gibt Engländer, die fahren den 2. Rolls-Royce, weil im 1. der Aschenbecher voll sind. Ich meine, das ist Haltung. Ich mag das. Zum Beispiel London. Die haben ja auch einen dollen Humor. Die Engländer so typisch angelsächsisch. Ich mag das, ja. In London liegt eine Dame im Bett und stirbt. Am Bettrand sitzt ihr Gatte, ihre Hand. Sie macht die Augen auf, sagt sie, Anthony, bevor ich verlasse die World, ich muss dir gestehen, ich habe dich betrogen. Da sagt er, das weiß ich, Darling, darum habe ich dich auch vergiftet. Sehen Sie, das ist angelsächsisch. Wir sind ja eine liebenswürdige große Familie heute Abend und das mag ich ganz besonders. Sehen Sie, ich brauche nicht zu arbeiten. Ich lebe ja nach dem Wahlspruch wie die meisten Männer hier in Deutschland. Der Hauptsache, man ist gesund und eine Frau hat Arbeit. Sehen Sie, das ist ein Standpunkt. Den kann man durchaus vertreten. Ich habe ja früher mal gearbeitet bei der Post. Aber ich bin geflogen. Ich habe die Schließfächer als Hotelzimmer Lilliputaner vermietet. Sehen Sie, das ist mir passiert. Nun hängt mir ja immer so ein bisschen was an. Ich weiß gar nicht warum. Und ich habe kürzlich, wo war es, Moment? Na, ich kann es Ihnen nicht mehr verraten. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, ob ich es notiert habe. Moment, Peoples. Was ist das denn? Dazu sind Sie zu jung. Das kann ich Ihnen wirklich nicht erzählen. Hier, was ist das denn? Frau Wirtin. Ich habe einen schönen, hier steht er. Frau Wirtin hat auch ein Kanapé, doch trägt sie es mit der SPD. Doch nur mit jungen Bengels. Die Alten saßen nebenan und lasen Marx und Engels. Das ist doch nett. Sie merken, man kann jedes Thema berühren, nicht? Ich habe zum Beispiel neulich zwei Kannibalen getroffen. Die haben sich unterhalten. Sagt der eine zum anderen, hast du meine Frau gesehen? Sagt er, nein. Sagt er, du lügst, du kaust ja noch. Sehen Sie, passiert. Oder meine Tochter kommt zu mir und sie hatte so einen Fummel an, nicht? Ein bisschen ausgeschnitten, leichte Dekolletage. Ich sage, was ist mit dir? Sagt sie, Daddy. Ich sage, was ist dann los? Ach, sagt sie, Daddy, ich gehe zu meinem ersten Ball. Oh, ei, der Duse, habe ich mir gedacht, klär sie auf. Ich sage, girl to me. Ich sage, ich will dir mal was sagen. Ich bin nicht nur dein Vater, ich bin dein väterlicher Freund. Wenn du zum Ball gehst, kenne ich ja von mir von früher, wird ein junger Mann kommen und mit dir ein Tänzlein jäuken. Cha-cha-cha. Können Sie Cha-cha-cha tanzen? Ich kann es gut. Ich war 5 Jahre Eintänzer in der Fischbratküche in Köln auf der Ehrenstraße. Und ich sage, und wenn dieser Ball vorbei ist, wird der junge Mann sagen, kenne ich ja von mir von früher, ne? Wird dieser junge Mann sagen, mein Fräulein, darf ich mir erlauben, Sie nach Hause zu geleiten? Ich sage, Kind, jetzt kommt das Ding von der Waschfrau. Wenn du mitgehst, stehst du plötzlich vor seiner Türe und dort wird er sagen, oh, kommen Sie bitte einen Moment herauf, meine Haushälterin wird uns einen starken Mokka brauchen. Ich sage, Girl, Gänsefüßchen unten. Wenn du raufgehst, dann ist kein Haushälterin da, dann ist kein Mokka da, dann trinkst du 1 Likörchen, 2 Likörchen, 3 Likörchen und noch einen Barackenwhisky und Korn. Dann wird er sich auf dich stürzen, dann ist deine Ehre hin, die Ehre deiner Mutter, die Ehre deines Vaters. Bon amusement, weg war sie. Am anderen Morgen sitzen wir zusammen. Ich sag, na, wie war's denn, Kleines? Ach, sagt sie, Daddy, wie du gesagt hast, junger Mann, cha, cha, cha. Wie sag ich, und dann? Ja, sagt sie, dann war keine Haushälterin da und auch kein Mokka. Wie sag ich, kein Mokka? Und was war dann? Och, sagt sie, dann habe ich mir ein paar Steinhäckerchen über den Knorpel gejubelt. Ich sage, was sind das für Ausdrücke? Und dann? Ja, sagst du, habe ich noch 7 bis 9 Pikolöchen zur Brust genommen. Ich werde blass, ich schreie sie an. Und was war dann? Ach, sagst du, brauchst dich gar nicht aufzuregen, alter Herr, dann war gar nichts. Dann habe ich mich auf ihn gestürzt, jetzt ist seine Ehre hin, die Ehre seiner Mutter und die Ehre seines Vaters. Sie merken, meine Damen und Herren, es ist doch alles harmlos im Leben und es löst sich immer alles so nett im Wohlgefallen auf. Und ich muss ja noch verreisen und nee, ich habe Berufung eingelegt, ist nicht wahr? Ich für meine Person tue jetzt das, was mancher Minister tun sollte. Ich trete zurück. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Alles Liebe, alles Gute. Freunde, Nachbarn natürlich wie immer in ganz netter, in ganz liebenswürdiger Form. Und ich habe Ihnen noch etwas zu sagen. Das ist ein Spruch, den sollen Sie sich bitte einmal merken. Vielleicht betrifft es mal den einen oder den anderen. Du hast im Leben 1000 Treffer. Man sieht's, man nickt, man geht vorbei. Doch nie vergisst der kleinste Kläffer, schießt du ein einzig Mal vorbei. Ich danke Ihnen recht herzlich. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo, Herr Gouverneur, kommen Sie rein. Ich brauche mich wohl nicht vorzustellen, ich glaube, Sie lesen Zeitung. Und ich bin leicht expressgeschädigt, sagt man hier, nicht? Sehen Sie, meine Damen und Herren, ich soll Sie jetzt unterhalten. Das heißt, ich soll Sie nicht ernähren, sondern ein wenig mit Ihnen plaudern. Nun bin ich ja froh, dass keine Jugendlichen hier sind, denn ich bin der Schlimme aus Köln. Ich bin der Gilb des Karnevals. Wissen Bescheid. Und vielen Dank, kein Applaus, schmeißen Sie die Brieftasche nach vorne. Ich bin ja so bescheiden. Wenn ich manchmal einen erzähle, nicht, aber der ist gar nicht böse gemeint, das ist das Tolle daran. Denn ich sage ja immer wieder, es gibt keine unanständigen Witze, es gibt nur Leute, die denken zu schnell, ich kann es Ihnen beweisen. Trifft ein Vögelchen eine Schlange, sagt das Vögelchen zur Schlange, wie geht es Ihnen, was treiben Sie? Och, sagt die Schlange, mir geht's gut, ich schlängele mich so durch. Und Sie? Nein! Da sagt das Vögelchen, ich bin zu gut erzogen, um darüber zu sprechen. Sehen Sie, das ist die Pointe. Und nun habe ich ja immer ein Buch in der Tasche und mir kann ja nichts passieren. Hier steht ja so alles drin, was mir so passiert. Ich bin ja ein Pechvogel. Ich kaufe mir einen Anzug mit zwei Hosen, verbrennende Jacke. Das passiert mir. Aber ich sage immer wieder, es gibt Leute, die haben Glück. Ich kenne Leute, die bohren in der Nase und stoßen auf Öl. Das müssen Sie mal nachmachen. Und die größten Pechvögel der Welt kennen Sie auch. Das sind die russischen Astronauten. Die sind 17 Mal um die Erde geflogen und wieder in der Sowjetunion gelandet. Sehen Sie, das ist Pech. Aber wir wollen heute nicht politisch werden. Ich war nämlich vor einiger Zeit noch in Bonn. Sie kennen ja Bonn. Also Bonn lügt am Rhein ein Stückchen hier runter. Sie müssen hinfahren. Eine dolle Stadt, halb so groß wie der Friedhof von Chicago und doppelt so tot. Da ist was los. Da ist was los. Hallo, Girls. Kommt rein. Aber nicht zu nah, ich bin in der Brunstzeit. Das ist etwas gefährlich. Ja, ich muss ja aufpassen, man liest so viel von Knabenverschleppung, nicht? Nee. Ich möchte alle für sich singen heute Abend. Ich bin in einer Bombenstimmung. Es gibt doch wunderbare Lieder, die wir vielleicht singen könnten. Am Tag, als der Neger kam oder was gibt's sonst noch? Man müsste noch mal 20 sein unter Adressen von heute. Na, aber ich singe heute nicht, denn ich habe zuletzt mit meinem Freund, Kammersänger Peter Müller. Ja, wir haben im Kirchenchor im Klingelpütz zusammengesungen. Das war sehr schön. Und da sind die anderen zum anderen Glauben übergetreten. Also es ist schon gefährlich. Oh, ich liebe Gesang. Ich habe mal kürzlich einen gehört bei der Fronleichnamsprozession. In der ersten Reihe ging er mit seinem Gesangbuch, hatte gesungen. Ja, wunderbar. Und vor ihm ging so eine kleine Futze, man sieht mal in Köln, der war so groß. Und der trug eine ganz schwere Fahne, war so eine Drogerie, die er mal gewohnt hat. Und der hat die Fahne, und da war eine ganz lange Bümmel dran. Und der hat immer der Bümmel im Buch, hat immer weggehauen, dann ging die Fahne mal wieder ein Stückchen in die Höhe, dann ging der Bümmel wieder runter. 6 Mal hatte das Ding weggehauen, auf einmal war er sauer. Setzte die Fahne hoch, ruft einer von euch, Andy, ein Lied, was wir alle kennen. Sehen Sie, das ist rheinischer Humor, nicht? Das ist so hübsch. Schauen Sie, meine Damen und Herren, egal wo man hinkommt, das spielt gar keine Rolle. Ich kam kürzlich in ein Lokal, steht ein Mann an der Theke und hinter der Theke steht auch ein Mann. Da sagt der Mann vor der Theke zu dem Mann hinter der Theke, geben Sie mir mal ein Bier und einen Schnaps. Der trinkt das aus, sagt er, was kostet das? Sagt der Mann hinter der Theke, 15 Pfennig. Oh, sagt er, geben Sie noch 12? Also nett, war der in Stimmung, passen Sie auf. Und dann sagt er, hören Sie mal, wenn ich jetzt weiter trinke, wird es dann teurer? Nein, sagt er, dann wird das billiger, kostet das nur noch 10, finde ich. Seht ihr, das ist das Größte. Das gibt es überhaupt nicht. Wie kommen Sie denn überhaupt dazu, so billig zu verkaufen? Sagte der Mann hinter der Theke, das kann ich Ihnen erklären. Der Wirt von dem Lokal liegt oben mit meiner Frau im Bett, der macht mir die Ehe kaputt, jetzt mache ich ihm die Wirtschaft kaputt. Das ist nicht so was. Ich meine, Kinder, man kann doch über alles sprechen. Das ist doch gerade das Schöne daran, nicht? Und Sie merken, dass ich gar nicht politisch werde heute Abend. Ich bin, wie soll ich sagen, ich bin so ein richtiger Schelm hoch zwei. Und mein Freund hatte in der vergangenen Woche eine Darmstörung und er hatte den langen Gang. Und da ging er in eine Apotheke und wollte sich dann ein Mittelchen geben lassen. Und kann man gar nicht erzählen, ist aber nett. Und Eine junge Dame hat ihn bedient, 21 Jahre alt, noch ziemlich rüstig, und die hat sich vertan und gibt ihm irrtümlicherweise Nervosal. Er kommt nach 3 Tagen wieder, sie hat den Irrtum bemerkt, will sich entschuldigen. Er sagt, bitte keine Entschuldigung, mein Fräulein, geben Sie mir ruhig wieder Nervosal. Ich mache mir zwar nach wie vor in die Hose, aber es regt mich nicht mehr auf. So, so ist es. Kennen Sie Paris? Eine unwahrscheinliche Stadt. Wenn man da reinkommt über den Champs de Elysée und dann... Ja, da gibt es enorme Lokale. Wir haben im Lido haben wir Whisky getrunken und im Louvre. Und da ist ein tolles Ding passiert. Als die NATO noch in Frankreich war, in Paris, da hatten die doch ihr Hauptquartier so etwas außerhalb der Stadt. Und da passierte folgendes Ding. Oberst Müller aus der Lüneburger Heide vom Sennelager 2 wird versetzt nach Paris. Kommt an, sagt am ersten Abend seinem französischen Kollegen, sagt er, nach, sagt er, was macht man denn so nachts in Paris? Oh, sagt er, ma chère, ich gehe abends über die Boulevard, mach den Knippen mit Augen, so. Oh, sagt er, und dann, oh, sagt er, dann kling ich ein Midinette, gehe in eine Chambre séparée. Oh, sagt er, und dann, oh, sagt er, bestell ich große Flasche Champagne, schüttel ich Champagne auf Äugelchen, gib ihr Küsschen auf die Äugelchen, Champagne auf die kleine Näschen, gib ihr Küsschen auf die Näschen. Ach, sagt er, und? Dann Champagne auf die kleine Brüsschen, mache ich Scheibenwischer. Oberst Müller steht da schweißt vor der Stirne, der guckt den an und sagt, treu Deutsch, hör mal, geht das auch mit Bier? Jeder ist anders. Oder Sie sind ja technisch bewanderte Menschen. Sie kennen Italien, links Macaroni-Felder, rechts Spaghetti-Bäume, ein herrliches Land. Und die Italiener haben die modernste Panzerdivision der Welt, wissen Sie das? Die haben einen Panzer, der ist 74 Tonnen schwer, der hat 8 Rückwärtsgänge. Ja, und einen Vorwärtsgang. Ich habe den Kommandanten gefragt, ich sage, was machen Sie mit dem Vorwärtsgang? Er sagt, der Signore, man kann ihn nicht wissen, wir können mal angegriffen werden von hinten. Gar nicht böse gemeint, aber es oder die Schweiz. Ich war mal in Zürich, am Zürichsee, und da stand ich in einem Perkli. Und da waren überall so nette Schilder. Bitte nicht aufs Wegli, Hans Bäumli, Plätschli, Plätschli, nehmen Sie Stolettli. Es war so, pass auf. Und ich stand da so rum und dachte wie immer an gar nichts. Und da sah ich etwas mehr left, also auf der anderen Seite, sah ich da einen Herrn stehen. Der macht immer so komische Bewegungen. Ich hatte Beine zusammen und macht immer so. Ich dachte mir, tanzt der Twist? Kennen Sie Twist? Wissen Sie, wer ihn erfunden hat? Ein Farmer aus Texas, 10 Kinder und eine Toilette. Das war der Twist. Aber es war gar kein Twist. Er hatte einen Drücklich aufs Bläsli. Und er guckte ganz verzweifelt durch die Gegend und suchte ein Klo und keins war zu sehen. Und das Drückli wurde immer stärkli. Und da guckt er weiter nach rechts, da steht ein Mann an einem Baum, der schon munter ein Bächli macht. Plätschli, plätschli, plätschli. Hat er gedacht, was der kann, kannst du rauchen. Macht er auch ein Bächli, da liegt eine Hand auf seiner Schulter, steht ein Schutzmann, der sagt, sieh, was ich da gemacht habe, kostet 5 Fränkli Straf. Sagt der Wachmeister, ich muss bezahlen, hinter macht der Herr Plätschli, der braucht nicht, warum ich? Sagt der Wachmeister, der darf das auch, das ist unser Lockvögli. Zum Beispiel in London heiratet ein Pärchen, in der Hochzeitsnacht passiert nichts. Nach einem Monat nichts, nach 2 nichts, da springt sie eines Nachts auf, stürzt in ihren Mantel. Er sagt, wohin, Geliebte? Sagst du mir, ist jetzt alles egal, ich gehe auf die Straße, hol mein Kerl auch, sagt er, bring mir einen mit. Es gibt ja Situationen im Leben. Oder der andere, da liegt eine Dame im Bett. Kinder, seid doch nicht so albern. Wenn sie lachen wollen, können sie ins Opernhaus gehen. Dann brauchen wir nicht so einen Abend zu machen. Texas, da habe ich ein Ding gehört. Da ist ein Saloon, nicht? Sie kennen Saloon, nicht? Wo da immer durch die Pendeltüren, wo die Leute raus und reinfliegen. Und da steht ein kleiner, krummbeiniger Cowboy. Der hatte so krumme Beine, der konnte Modell stehen für gebogene Möbel. Vom Reiten, nicht so. Und der trinkt Whisky und noch ein Whisky und noch ein Whisky. Einmal sagt er nach dem 40. Whisky, zahlen. Der knallt Geld hin, geht raus. Kommt nach 2 Sekunden wieder rein, guckt die Leute an und sagt, wer hat mein Pferd grün angestrichen? Wer hat mein Fick? Nix, keiner meldet sich. Der zieht die Gold raus, schießt gegen die Decke, setzt, bevor ich den Frikadellenschuppen hier zusammenschieße. Wer hat mein Pferd grün angestrichen? Da steht ein Mann auf, ein Brocken, so ein Kerl, solche Schultern, solche Hüften. Geht Augen zu und sagt, ich und? Die ganze Lackieren ist trocken. Sieht mal wieder anders aus. Oder Österreich. Im Hinter, ich war mal, pass auf, ich kam an die Grenze Österreich-Bayern. Auf dieser Grenze steht ein Baum, so ein Otto, so dick. Die eine Hälfte des Baumes steht in Österreich, die andere steht in Bayern. Kommen zwei bayerische Grenzbeamte, gucken auf den Baum. Hing ein Mann am Strick auf der bayerischen Seite. Da sagt er, hier's, wenn wir den abnehmen, müssen wir Bericht schreiben, haben wir keine Brotzeit, müssen wir den zum Bürgermeister bringen, was machen wir jetzt? Sagt er, weißt was, den hängen wir bei den Österreicher hin. Was soll ich Ihnen sagen, die hängen denn auf der anderen Seite weg, sind sie. Halbe Stunde später kommen zwei österreichische Grenzbeamte, gucken auf den Baum, luken double. Der eine sagt, ei, der Daus, der andere sagt, ei, der Doppeldaus. Sagt er, schau, Pipi, das Luder, jetzt hängt er wieder da. Schauen Sie, meine Damen und Herren, als ich mal kürzlich in einer Großstadt war, und es ist ein Abenteuer, manchmal zu essen, da komme ich in ein Lokal, ich sage, Herr Ober, to me, ich sage, ich möchte dinieren. Der guckt mich an und sagt, die Nieren sind alle. Sag ich, haben Sie Froschschenkel? Nein, sagte ich, gehe immer so. Nicht? Also, eigenartiges. Oh, es war ein dolles Hotel. Morgens kriege ich meine Rechnung. Ich gucke drauf, ich sage, hören Sie mal, ist da ein Grundstück bei? So ging das zur Sache. Und dann muss ich Ihnen sagen, dann habe ich mir eine Hummer bestellt. Sie kennen Hummer. Kommt an. Meine Hummer hatte eine Schere. Ich sage, Herr Ober, eine Hummer hat doch zwei Scheren. Warum hat die eine? Och, sagt er, wissen Sie, mein Herr, die kämpfen so untereinander im Wasser immer. Und dann muss der beim Kampf die Schere verloren haben. Ich sage, dann bringen Sie mal bitte den Sieger. Und anschließend habe ich mir einen Fisch bestellt. Und wie der ankam, da habe ich mich direkt drüber gebeugt, habe ich gemurmelt. So, sagt der Ober, was murmeln Sie, mein Herr? Ich sage, ich habe ihn was gefragt. Sagt er, was? Ich sage, ich habe ihn gefragt, was gibt's Neues im Fluss? Sagt der Ober, was hat er denn geantwortet? Ja, könnt ihr nicht sagen, der ist schon so lange im Lokal. Aber wissen Sie, was das Beste ist? An Reklamation müssten Sie mal machen, wenn Sie mal Fisch bekommen, der ist nicht in Ordnung. Dann sagen Sie, ach, Herr Ober, bitte bringen Sie noch hinten mal aus dem Gummibaum ein Stöckchen rüber. Dann bekommen Sie ja Stöckchen, nehmen Sie Stöckchen in die rechte Hand, hauen auf den Hering und sagen ganz laut im Lokal, darf ein kleiner Fisch denn so stinken? Sehen Sie, das ist eine Möglichkeit. Schauen Sie, ich liebe einen Humor ganz besonders, und das ist der jüdische Witz. Ich kann es Ihnen mal ganz schnell beweisen. Treffen sich zwei Juden, sagt der eine, na grün, ich habe gehört, deine Fabrik ist abgebrannt, sagt er, pscht, morgen. Ist doch schon enorm, nicht, wenn man es überlegt. Da gibt es ja nun 1500 Stück von. Ich erzähle Ihnen ein paar. Da trifft der Grün den Blau. Sagt der Blau, was hast du in der Hand? Sagt der Schlüssel. Sagt der, wirst du mir erklären, was ist es für Schlüssel? Vom Safe? Sagt der, nebb ich nicht vom Safe. Von meiner Frau, was ist der Sarah? Dann sagt er, erklär es mir doch näher. Sagt er, du bist mein Freund, ich sage es dir. Pass auf. Der Sarah macht Urlaub in Paris. Paris ist eine anrichtige Stadt. Es wird kommen, ein Goy, ein Mieser, wird sie verführen. Hab ihr gemacht einen Keuschheitsgürtel, hab einen Schlüssel hier. Da sagt er, du bist doch ein bisschen Meschugge. Wie ich deine Frau kenne, sie ist doch schon ein bisschen vergammelt. Warum hast du gemacht das Theater mit dem Keuschheitsgürtel? Sagt er, will ich das sagen, du bist der Freund von mir. Wann sie kommt zurück, will ich sagen, hab einen Schlüssel verloren. Sehen Sie, meine Damen und Herren, habe ich noch einen sehr, sehr hübschen gehört. Sie kennen noch Kaiser Wilhelm, der mit dem großen Schnurrbart. Man sagt ja, in Berlin sagt man dazu Popelbremse, nicht? Und der ging damals durch ein Lazarett und fragt seine verwundeten Söhne, glaubt ihr an den Endsieg? Und alle schrien, jawohl, Majestät! Und im letzten Bett liegt Moische Schalom, leicht verwundet. Majestät fragt ihn auch, da guckt er ihn ganz treu an und sagt, Majestät, wann ich eben Rat geben kann von Freund zu Freund, lassen Sie den Mark Brandenburg vorsichtshalber auf die Gattin überschreiben. Das ist wieder was anderes, nicht? Aber ich habe in Paris eine Dame gesehen. Eine Dame, eine reizende Person, noch jung und agil. Und die hatte Folgendes, die hatte immer Freier, nicht? Sie kennen das, nicht? Also es Männer, die nacheinander kommen, nicht? Das ist ein Unterschied, ja, das ist ein Unterschied zwischen einem Freund des Hauses und einem Hausfreund. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, Sie wissen Bescheid. Und er hat sie nun zum 5. Male besucht. Und sie hat immer einen Wunsch geäußert, bitte bring mir ein Messer mit. Und hat ihr 5 Messer schon hingelegt, mit Perlmutz und allen Schikanen. Und er sagte eines Tages, Cherie, ich bin jetzt 5-mal bei dir gewesen, ich habe dir 5 Messer mitgebracht. Wie viele Messer hast du eigentlich? Sagt sie, ich werde sie dir zeigen. Öffnet eine Tür zu einem Boudoir. Regale, Regale, Regale. Messer, Messer, Messer. Von den Decken Messer, Messer, Messer. Er sagt, Cherie, ich bin erschlagen, das sind ja tausende von Messern. Was machst du damit? Ja, sagt sie, weißt du, im Moment bin ich noch jung, im Moment bin ich noch temperamentvoll. Im Moment habe ich noch Männer, aber ich werde älter und dann stehe ich als alte Frau alleine in Paris. Und was glaubst du, was ein junger Pfadfinder alles tut, um ein Taschenmesser zu bekommen? Sehen Sie? Das ist doch eine hübsche Story. Sie merken, meine Damen und Herren, Witze lösen sich immer wieder in Wohlgefallen auf. Ich habe einen Freund, das ist ein Pastor, und der kam eines Tages zu mir und sagte, Herr Horst, ich habe einen neuen Witz für dich. Ich sage, Vater, kling aus. Sagt er, was ist eigentlich ein Kaskadeschuppen? Sag ich, kenne ich. Ich sagte, du Doll, das ist ein Beichtstuhl. Du gehst schwarz rein und kommst weiß wieder raus. Das ist doch nett, man kann doch drüber sprechen. Ich kenne eine Dame, die war in Spanien und die ist wieder zurückgekommen. Sie war in Urlaub und dann hat sie ein Kindlein bekommen. Jetzt können Sie mal sehen, wie raffinierte Frauen sind. Sie hat also ein Kind, und als das Kind ankam, war es black, koloriert, war ein Negerlein. Soll vorgekommen sein, habe ich mal gelesen. Da kommt ihr Gatte sie besuchen, da sagt sie, weißt du, Klaus Detlef Dieter? Er sagt, oh Emma, sprich. Sagt sie, wir haben nun ein Kindlein bekommen, aber unser Kind ist etwas schwarz, es ist ein Negerlein. Oh, sagt er, wie hübsch, wie hübsch. Erkläre es mir doch bitte, oh Girl. Hat sie gesagt, weißt du, wir haben eine Amme gesucht, da haben wir keine gefunden, da haben wir eine Negerin genommen. Beim Stillen ist das Kind ganz schwarz geworden. Hat er gesagt, Hauptsache, du bist gesund, Kindchen gesund, hat er seiner Mutter geschrieben, liebe Mama, meine Gattin hat ein Kindlein bekommen, aber stell dir vor, das Kind ist schwarz, weil die Amme eine Negerin war. Beim Stillen ist das Kind schwarz geworden. Hat Mütterchen zurückgeschrieben, Junge, das ist gar nicht so schlimm. Als du geboren wurdest, war auch keine Amme da, haben wir dir Kuhmilch gegeben, seitdem bist du ein Rindvieh. Das war's. Ich bedanke mich mal ganz, ganz herzlich bei Ihnen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie munter und ich verbleibe für Sie mit den allerbesten Wünschen von Haus zu Haus. Der liebe Junge aus Köln am Rhein, ihr stets sehr ergebener Horst Müssen, verabschiede mich mit dem alten rheinischen Ruf. Bye, bye.